The trees lean in with sharpened grin. The path is lined with dread. A basket full of sugared lies to feed the sick and dead. I knock three times with trembling hand, but Grandma's voice is deep. She says, come in, mein liebes kind, and sings me into sleep. Der Wolf trägt Haut von Großmama, sein Lächeln scharf wie Glas. Flüstert süß, beißt so nah, ein Mädchen stirbt im She said I smelled like cinnamon and innocence to burn. I wore her lace, I stitched my grin and waited for my turn. The wolf is wearing grandmother, he waits behind her face. Ein Mädchen geht. Märchen stirbt, vergiss den roten Platz. Der Wolf trägt Haut von Großmama, sein Lächeln scharf wie Glas. Flüstert süß, beißt so nah, ein Mädchen stirbt.